Und so wollen wir an diesem schönen festlichen Abend, der in Wien in Tagen großen Bekenntnisses sich abspielt, der im Zeichen historischen Geschehens steht, so wollen wir auch an diesem Abend wieder das Gelöbnis ablegen, alles einzusetzen. Und wir als Führer wollen alle miteinander Ihnen auch hier selbstlos und restlos mit gutem Beispiel vorangehen. Alles einsetzen, damit die Liebe zu unserer Heimat wieder lebendig werde, damit dieses Österreich unsere und unserer Kinder Heimat bleibe. Und unbekümmert um Verdächtigung und Verhetzung von innen und außen. Unbekümmert sage ich euch heute, liebe Freunde, ruhig, wenn ich nicht von tiefem Glauben durchdrungen wäre, dass der Weg, den wir gehen, uns von oben als Pflicht gegeben ist. Wenn ich nicht von tiefem Glauben durchdrungen wäre, dass das neu erwachte Gefühl österreichischer Heimatliebe so stark ist, dass wir allen Widersachern widerstehen werden, dann hätte ich nicht die innere seelische Kraft, so zu Ihnen zu sprechen und diese Wege Ihnen voranzugehen. Ich bin überzeugt, dass es der Wille einer höheren Macht ist, dass wir unser Heimatland Österreich mit seiner ruhmreichen Geschichte wirklich auch heute in der kleineren Form erhalten. Ich bin überzeugt, dass dieses Österreich in der Gestaltung des öffentlichen Lebens beispielgebend sein wird und sein muss für andere Völker, dass wir in diesem Österreich auch dem Gesamtdeutschland gegenüber einen großen, wertvollen Dienst zu erweisen und zu erfüllen haben. Und für euch, meine lieben Freunde, mit der Bitte, bleibt euch des Ernstes unserer Zeit bewusst. Seid euch dessen bewusst, dass wir die Aufgabe haben, die Fehler der letzten 150 Jahre unserer Geistesgeschichte gut zu machen und auf neuen Wegen unserer Heimat ein neues Haus zu bauen. Und dass jeder Einzelne, auf welchem Platz er immer stehen mag, die Pflicht hat, an diesem Neubau mitzuarbeiten. Und dass wir alle auch heute wieder mit dem Glauben von hier weggehen, einen höheren Auftrag zu erfüllen, einen Auftrag unserer lieben Heimat, unseres braven, guten Volkes willen.